SWR 2 Radioart Hörspiel. Eduard Mörike, dessen 200. Geburtstag am 8. September schon das ganze Jahr über landab, landauf gefeiert wird, schrieb die Meisternovelle Mozart auf der Reise nach Prag erst als 50-Jähriger. Doch verfolgten die darin angeschlagenen Motivverbindungen Liebe und Tod oder Jugend und Tod den Dichter schon seit seiner Jugend, wie zahlreiche Briefe belegen. Nach dem Besuch einer Don Giovanni-Aufführung in Stuttgart im Jahre 1824 zusammen mit seinem Bruder August verstarb dieser in noch jungen Jahren nur wenige Tage später. Die zentrale Rolle, die Mozarts Don Giovanni in dieser Novelle spielen sollte, findet hier ihre erste Begründung. Anhand einer fiktiven Momentaufnahme aus Mozarts Biografie gelingt Mörike eine eindrückliche Beschreibung sowohl des mozartschen Charakters als auch seiner Musik. Denn dass die schwierige Balance zwischen Selbstzerstörung und Selbstbewahrung auch ein ureigenes Problem Mörikes selbst ist, macht unter anderem die Faszination dieser Novelle aus. Heinz von Kramer legt über seine Hörspielfassung durch die musikalische Verzahnung von noch unbeschwertem Hausmusik-Idyll und aus Prag schon heranwehender Premierenperfektion genau diese Spannung von sehnsüchtigem Verlangen und banger Ahnung, von Hingabe und tödlicher Selbstverzehrung. Herr Graf, man hat uns eine Pomeranze entwenden wollen. Ein gewisses schäbiges Individuum, das sich für einen Kapellmeister aus Wien ausgibt. Na, das wäre ja höllenmäßig. Ja, das geht ja über alle Begriffe. Ja. Ein Wiener Musikus, sagt ihr? Ja, vermutlich irgend solch ein Lump, der um einen Zehrpfennig läuft und mitnimmt, was er findet. Verzeihen, Herr Gnadenberg, danach sieht er nicht aus. Er deucht mir nicht richtig im Kopf, auch ist er sehr hochmütig. Moser nennt er sich. Er wartet unten auf Bescheid. Ich hieß den Franz um den Weg bleiben und ein Auge auf ihn haben. Ja, was hilft es, hinterdrein zum Henker? Wenn ich den Narren auch einstecken lasse. Herr, die kostbare Pomeranze. Ja. Der Schaden ist ja nicht mehr zu reparieren. Ich sag's euch tausendmal, das vordere Tor soll alle Zeit geschlossen bleiben. Der Streich wäre aber jedenfalls verhütet worden, hättet ihr zur rechten Zeit eure Zurüstungen gemacht. Ich bitte doch demütigst um Verzeihung. Wisst ihr, wer unten ist? Ja. Um Gottes Willen, lest den Brief, den mir der Gärtner von seiner Hand überbracht. Mozart aus Wien, der Komponist. Man muss gleich gehen, ihn heraufzubitten. Fürchte nur, er ist schon fort. Was wird er von mir denken? Ihr Felten, seid ihm doch höflich begegnet. Ja. Was ist denn eigentlich geschehen? Der tolle Mensch hat von dem Baum, den ich Eugenien bestimmte, eine der 9 Orangen abgerissen. Ach, das Ungeheuer. Ja, somit ist unserem Spaß ja geradezu die Spitze abgebrochen. Und Max mag sein Huldigungsgedicht nur gleich kassieren. Oh, nicht doch. Die Lücke lässt sich leicht ausfüllen. Überlasst das nur mir. Geht beide jetzt erlöst, empfangt den guten Mann so freundlich und so schmeichelhaft ihr immer könnt. Er soll, wenn irgend möglich, heute nicht weiter. Trefft ihr ihn nicht im Garten mehr, sucht ihn im Wirtshaus auf und bringt ihn mit seiner Frau. Ein größeres Geschenk, eine schönere Überraschung für Eugenien hätte der Zufall uns an diesem Tag nicht machen können. Gewiss, dies war auch mein erster Gedanke. Geschwinde, kommen Sie, Papa, und der Verse wegen seien Sie ganz ruhig. Die 9. Muse soll nicht zu kurz kommen, im Gegenteil. Ich werde aus dem Unglück noch besonderen Vorteil ziehen. Na, das ist doch unmöglich. Ganz gewiss. Nun, wenn das so ist, allein ich nehme dich beim Wort, so wollen wir dem Querkopf alle erdenkliche Ehre erzeigen. Mozart auf der Reise nach Prag. Hörspiel nach Eduard Mörikes gleichnamiger Novelle von Heinz von Kramer. Im Herbst des Jahres 1787 unternahm Mozart in Begleitung seiner Frau eine Reise nach Prag, um Don Giovanni daselbst zur Aufführung zu bringen. Die Komposition war weit über die Hälfte vorgeschritten. Vertraute, urteilsfähige Freunde, Zeugen der Entstehung des außerordentlichen Werkes, sprachen überall davon in einem Tone, dass viele selber von den Gegnern darauf gefasst sein konnten, es werde dieser Don Giovanni, bevor ein halbes Jahr verginge, die gesamte musikalische Welt von einem Ende Deutschlands bis zum anderen erschüttert, auf den Kopf gestellt, im Sturm erobert haben. Vorsichtiger und bedingter waren die wohlwollenden Stimmen anderer, die von dem heutigen Stand der Musik ausgehend einen allgemeinen und raschen Success kaum hofften. Der Meister selbst teilte im Stillen ihre nur zu wohl begründeten Zweifel. Hier drängt sich uns voraus die schmerzliche Betrachtung auf, dass dieser Feurige für jeden Reiz der Welt und für das Höchste, was dem ahnenden Gemüt erreichbar ist, unglaublich empfängliche Mensch, so viel er auch in seiner kurzen Spanne Zeit erlebt, genossen und aus sich hervorgebracht, ein stetiges und rein befriedigtes Gefühl seiner selbst, doch lebenslang entbehrte. Genießend oder schaffend kannte Mozart gleich wenig Maß und Ziel. Und wenn er nun durch Berufsarbeiten, Akademien, Proben und dergleichen abgemüdet nach frischem Atem schmachtete, war den erschlafften Nerven häufig nur in neuer Aufregung eine scheinbare Stärkung vergönnt. Seine Gesundheit wurde heimlich angegriffen. Ein je und je wiederkehrender Zustand von Schwermut wurde, wo nicht erzeugt, doch sicher genährt an eben diesem Punkt. Und so die Ahnung eines frühzeitigen Todes, die ihn zuletzt auf Schritt und Tritt begleitete, unvermeidlich erfüllt. Gram aller Art und Farbe, das Gefühl der Reue nicht ausgenommen, war er als eine herbe Würze jeder Lust auf seinen Teil gewöhnt. Doch wissen wir, auch diese Schmerzen rannen abgeklärt und rein in jenem tiefen Quell zusammen, der aus 100 goldenen Röhren springend im Wechsel seiner Melodien unerschöpflich alle Qual und alle Seligkeit der Menschenbrust ausströmte. Wahrhaftig, die Erde ist so schön und keinem zu verdenken, wenn er so lang wie möglich darauf bleiben will, konnte Mozart sich nicht enthalten auszurufen, als das wohlgelaunte Ehepaar, er und seine Frau Constanze, am dritten Reisetag, dem 14. September, noch nicht viel über 30 Stunden Wegs von Wien entfernt, in ein Tal herabkamen und sich ein Dorf näherten, das ihnen bereits auf der Höhe bemerklich gewesen und hinter welchem sich unmittelbar ein kleines Schloss von modernem Ansehen, der Wohnsitz eines Grafen von Schinsberg, in der freundlichen Ebene zeigte. Und abermals rief Mozart aus: Ach, allmittelst geht und rennt und saust das Leben hin. Herrgott, bedenkt man's recht, es möchte einem der Angstschweiß ausbrechen. Es sollten in dem Ort die Pferde gefüttert, gerastet und Mittag gehalten werden. Der Gasthof, wo sie hielten, lag vereinzelt am Ende des Dorfes bei der Straße, von welcher seitwärts eine Pappelallee von nicht 600 Schritten zum herrschaftlichen Garten führte. Hier war jedoch außer dem Wirt keine Seele. Und da Constanze, nachdem man ausgestiegen, nur irgendeinen stillen Winkel, um ein Stündchen zu schlafen, verlangte und nach seinem Versprechen, sie rechtzeitig zum Mahle zu wecken, die Kammertür hinter sich zuriegelte, so bezeugte ihr Gemahl Lust, bis der Tisch bereit wäre, noch einen Spaziergang nach dem Schlossgarten zu machen, Der Zutritt, hörte er, sei anständigen Fremden wohl gestattet und die Familie überdies heut ausgefahren. Er ging und hatte bald den kurzen Weg bis zu dem offenen Gartentor zurückgelegt, dann langsam einen hohen alten Lindengang durchmessen, an dessen Ende linke Hand er in geringer Entfernung das Schloss von seiner Fronte auf einmal vor sich hatte. Es war von italienischer Bauart, hell getüncht, mit weit vorliegender Doppeltreppe. Das Schieferdach verzierten einige Statuen in üblicher Manier, Götter und Göttinnen samt einer Balustrade. Rasch lenkte das lebhafte Rauschen eines Springbrunnens seine Aufmerksamkeit auf das ansehnlich weite ovale Bassin, das rings von einer sorgfältig kalten Orangerie in Kübeln abwechselnd mit Lorbeeren und Oleander umstellt war. Ein weicher Sandweg, gegen den sich eine schmale Gitterlaube öffnete, lief rundumher. Die Laube bot das angenehmste Ruheplätzchen dar. Ein kleiner Tisch stand vor der Bank und Mozart ließ sich vorn am Eingang nieder. Das Ohr behaglich dem Geplätscher des Wassers hingegeben, das Aug auf einen Pomeranzenbaum von mittlerer Größe geheftet, der außerhalb der Reihe einzeln ganz dicht an seiner Seite auf dem Boden stand und voll der schönsten Früchte hing, ward unser Freund durch diese Anschauung des Südens alsbald auf eine liebliche Erinnerung aus seiner Knabenzeit geführt. Nachdenklich lächelnd reicht er hinüber nach der nächsten Frucht, als wie um ihre herrliche Ründe, ihre saftige Kühle in hohler Hand zu fühlen. Ganz im Zusammenhang mit jener Jugendszene aber, die wieder vor ihm aufgetaucht, stand eine längst verwischte musikalische Reminiszenz, auf deren unbestimmter Spur er sich ein Weilchen träumerisch erging. Jetzt glänzen seine Blicke. Sie irren da und dort umher. Er ist von einem Gedanken ergriffen, den er sogleich eifrig verfolgt. Zerstreut hat er zum zweiten Mal die Pomeranze angefasst. Sie geht vom Zweige los und bleibt ihm in der Hand. Er sieht und sieht es nicht. Ja, so weit geht die künstlerische Geistabwesenheit, dass er die duftige Frucht beständig unter der Nase hin und her wirbelnd und bald den Anfang, bald die Mitte einer Weise, unhörbar zwischen den Lippen bewegend, zuletzt instinktmäßig ein emailliertes Etui aus der Seitentasche des Rockes hervorbringt, ein kleines Messer mit silbernem Heft herausnimmt und die gelbe, kugelige Masse von oben nach unten langsam durchschneidet. Ganz sachte trennt und vereinigt er sie so wieder. Da hört der Dritte in der Nähe. Er erschrickt, schon im Begriff, die Pomeranze zu verbergen, hält er doch gleich damit inne, sei es aus Stolz, sei es, weil es zu spät dazu war. Ein großer, breitschulteriger Mann in Livree, der Gärtner des Hauses, stand vor ihm. Nein, nein, nein, keinerlei Entschuldigung. Wie bin ich doch dem Eifer und Zorne meines Gärtners dankbar, dass er uns hier einen so willkommenen Bekannten mit Gewalt festgehalten. Ja, Sie sind uns, mein liebster Maestro, so wenig fremd, dass ich wohl sagen kann, der Name Mozart wird schwerlich anderswo mit mehr Begeisterung und häufiger genannt als hier. Ja, meine Nichte singt und spielt. Sie bringt fast ihren ganzen Tag am Flügel zu, kennt ihre Werke auswendig und hat das größte Verlangen, sie einmal in mehrerer Nähe zu sehen, als es vorigen Winter in Wien in einem ihrer Konzerte anging. Oh, legen Sie heute und morgen einen Rasttag ein. Machen Sie uns die Freude und erfüllen Sie uns den Wunsch, Sie und Ihre Frau zum wenigsten für diesen Mittag und Abend im Kreise meiner Familie zu haben. Das Fuhrwerk schicken wir sogleich nach Hause und mir erlauben Sie die Sorge für Ihr Weiterkommen. Nun, Herr Graf, in solchen Fällen der Freundschaft oder des Vergnügens braucht es kein langes Besinnen. Ich sage also diesen einen halben Tag mit Freuden zu, sofern morgen mit dem Frühesten die Reise fortgesetzt werden darf. Papa, wollt ihr mir die Ehre erweisen, Madame Mozart abzuholen und alles Nötige im Wirtshaus abzumachen, so will ich mich gleich auf den Weg machen. Ja, geh nur, mein Sohn. Ein Wagen soll dir auf dem Fuße nachfolgen. Sehen Sie, Maestro, eines bei uns hat immer den Flügel geöffnet. Figaros Hochzeit liegt aufgeschlagen. Und meine Nichte Eugenie tut nichts lieber, als vom Baron, ihrem Verlobten, akkompagniert, jene Arie Susannas zu singen. Wo wir den Geist der süßen Leidenschaft stromweise, wie die gewürzte sommerliche Abendluft einatmen. Indessen war die feine Röte auf Eugeniens Wangen zwei Atemzüge lang der äußersten Blässe gewichen. Doch mit dem ersten Ton, der klangvoll über ihre Lippen kam, fiel ihr jede beklemmende Fessel vom Busen. Sie hielt sich lächelnd, sicher auf der hohen Woge, und das Gefühl dieses Moments, des einzigen in seiner Art vielleicht für alle Tage ihres Lebens, begeisterte sie billig. Mozart war offenbar überrascht. Als sie geendigt hatte, trat er zu ihr und wandte sich mit seinem ungezierten Herzensausdruck an sie. Was soll man sagen, liebes Kind? Hier, wo es ist wie mit der lieben Sonne, die sich am besten selber lobt, indem es gleich jedermann wohl in ihr wird. Bei solchem Gesang ist der Seele zumut wie dem Kindchen im Bad. Es lacht und wundert sich und weiß sich in der Welt nichts Besseres. Übrigens, glauben Sie mir, unser einem in Wien begegnet es nicht jeden Tag, dass er so lauter, ungeschminkt und warm, ja, so komplett sich selber zu hören bekommt. Darf ich darum Ihre Hand erfassen und Sie in herzlicher Dankbarkeit küssen? Oh, Schwindel ergreift mich, von unwiderstehlicher Rührung erfüllt. Und ich fürchte, meine Augen wollen sich plötzlich mit Tränen anfüllen. Liebe Eltern, darf ich euch mit Madame Constance Mozart bekannt machen, die Liebenswürdigkeit besaß, unsere Einladung ohne weiteres Zögern anzunehmen? Ich bin an außerordentliche Zwischenfälle, an kecke Stehgreifsprünge meines Mannes zu sehr gewöhnt, als dass ich über die Erscheinung und den Auftrag dieses jungen Offiziers mehr als billig hätte betreten sein können. Die weiteren bereits erwarteten Gäste, die fast gleichzeitig mit uns eintrafen, bedürfen wohl keiner Vorstellung. Es ist jene unserem Haus eng verwandte freiherrliche Familie, ganz aus der Nähe, deren Tochter Franziska seit den Kinderjahren mit der Braut durch die zärtlichste Freundschaft verbunden und hier wieder heim ist. Da man sich allseits nun ausgiebig begrüßt, umarmt, beglückwünscht, die beiden Wiener Gäste vorgestellt hat, wäre es vielleicht an der Zeit, wenn sich die Gesellschaft in den benachbarten Speisesalon begäbe, und zwar in der folgenden Verteilung der Plätze. Unser distinguierter Gast dort, dem Brautpaar gegenüber, zur einen Seite jene kleine ältliche Dame, die unverheiratete Tante Franziskas, zur anderen die junge reizende Nichte selbst, die als Nebensitzerin sich bald durch Geist und Munterkeit empfehlen wird. Frau Constanze kommt zwischen den Hausherren und ihren freundlichen Geleitsmann, den Leutnant. Ja. Und die übrigen reihen sich ein und so, dass man zu Elfen sich nach Möglichkeit bunt an der Tafel verteilt, deren unteres Ende leer bleibt. Was die Dienerschaft betrifft, kann jetzt aufgetragen werden. Gärten müssen doch einen eigentümlichen Einfluss auf die Musik haben. Lasset uns unser Glas auf Sie erheben. Ja. Warum nicht? Ein schöner Park samt seinen Wasserspielen kann die reine Musik sein. Ja, und besonders gewisse Bäume haben eine Anziehungskraft auf Komponisten, die denen der Blumen auf die Bienen kaum nachsteht. Mhm. Ein Prost also, ja. Den Pomeranzen. Ja, wenn es die Pomeranzen sein sollen, dann eben die Pomeranzen. Ich will in Gottes Namen beichten. Auf was Art mir eigentlich die Ehre der Bekanntschaft mit diesem edlen Hause geworden ist. Ich spiele dabei nicht die würdigste Rolle. Und um ein Haar, so säße ich jetzt, statt hier vergnügt zu tafeln, in einem abgelegenen Arrestantenwinkel des gräflichen Schlosses und könnte mir mit leerem Magen die Spinneweben an der Wand herum betrachten. Nun ja, da werde ich schöne Dinge hören. Allerdings, das Sprichwort sagt: Hat einer den Nutzen, dem Spott mag er trutzen. Ich habe meinen kleinen Profit von der Sache. Sie werden schon sehen. Vor allem aber hören Sie, wie es eigentlich geschah, dass ich ein alter Kindskopf so vergessen konnte. Eine Jugenderinnerung war mit dem Spiel. Im Frühjahr 1770 reiste ich als 13-jähriges Bürschchen mit meinem Vater nach Italien. Wir gingen von Rom nach Neapel. Ich hatte zweimal im Konservatorium und sonst zu verschiedenen Malen gespielt. Adel und Geistlichkeit erzeigten uns manches Angenehme. Vornehmlich attachierte sich ein Abbate an uns, der sich als Kenner schmeichelte und übrigens am Hofe etwas galt. Den Tag vor unserer Abreise führte er uns in Begleitung einiger anderer Herren, in einen königlichen Garten, die Villa Reale, bei der prachtvollen Straße geradehin am Meer gelegen, wo eine Bande sizilianischer Komödianti sich produzierte. Während ihre Melodien fürs Gehör aufs Lieblichste nebenher gingen, Tänze, Saltarelli, Canzoni a ballo, wurde das Auge vor allem recht angenehm mit einer Art Seeschlacht beschäftigt. Es standen Körbe voll Orangen am Boden. Wahrscheinlich waren es nur gelbe Bälle, den Früchten ähnlich nachgemacht. Und jetzt begann ein entzückendes Schauspiel. Aus leichter Hand flogen die Pomeranzen hinüber zu den Booten, von wo sie mit gleicher Leichtigkeit dort aufgefangen und alsbald zurückkehrten. Und so ging es hin und her zwischen Jungen und Mädchen. Und weil nach und nach immer mehr Mädchen zuhalfen, so flog's mit Pomeranzen bald ein Dutzend nach, in immer schnellerem Tempo hin und wieder. Manchmal entstand ein förmliches Kreuzfeuer. Oft stiegen sie und fielen in einem hohen Bogen. Kaum ging einmal eine und der andere fehl. Es war, als stürzten sie von selbst durch eine Kraft der Anziehung in die geöffneten Finger. Und schließlich nahm die Musik einen anderen Charakter an. Eine weiße Fahne zeigte sich. Und plötzlich stieß durch den nachlassenden Regen der gelben Früchte ein Boot, dessen bisher locker eingebundenes Segel sich nun entwickelte. Im gleichen Moment ging ein rosiger Knabe daraus hervor mit silbernen Schwingen, mit Bogen, Pfeil und Köcher. Und in anmutvoller Stellung schwebte er frei auf dem Maste. Es war schön über alle Beschreibung. Und die Zuschauer brachen darüber in einen Sturm von Begeisterung aus. Hierauf war die Komödie beendigt. Und alsbald sah man die guten Mädchen mit ihren Liebhabern die eigenen Schiffe besteigen. Mir deucht, wir haben hier eine gemalte Symphonie von Anfang bis zu Ende gehabt. Und ein vollkommenes Gleichnis überdies des mozartischen Geistes selbst in seiner ganzen Heiterkeit. Habe ich nicht recht? Ist nicht die ganze Anmut Figaros darin? Auch ist mir mit eins der Gedanke gekommen, wie sich das Fehlen der Neunten, der musischen Pomeranzen in meinem Gedicht an Eugenie rechtfertigen lässt. Hör doch mal zu, ja? Phöbus überzählt die Stücke, weidet selbsten sich daran. Ja, es fängt im Augenblicke ihm der Mund zu wässern an. Lächelnd nimmt der Gott der Töne von der saftigsten Besitz. Lass uns teilen, holde Schöne, und für Amorn diesen Schnitz. Ja, sehr hübsch, mein lieber Danke. Sohn. Es mag ja sehr hübsch sein, aber sollten wir nicht unserem Meister, ehe wir ihm das Wort abschneiden, erst seine Geschichte gänzlich zu Ende erzählen lassen? Hm? Ja, bitte. Ja. Es sind nun 17 Jahre her, dass ich Italien sah. Wer der es einmal sah, insonderheit Neapel, denkt nicht sein Leben lang daran. Und wer auch wie ich noch halb in Kinderschuhen gesteckt, so lebhaft aber wie heute in ihrem Garten, war mir der letzte schöne Abend am Golf kaum jemals wieder aufgegangen. Meer und Gestade, Berg und Stadt, die bunte Menschenmenge am Ufer hin und dann das wundersame Spiel der Bälle durcheinander. Dazu ein ganzer Rosenkranz fröhlicher Melodien. Fremdes und eigenes, Kreti und Pleti, eines immer das andere ablösende. Und von ungefähr springt ein Tanzliedchen hervor. 6/8-Takt. Mir völlig neu. Halt, dachte ich, was gibt's hier? Es scheint ein ganz verteufelt niedliches Ding. Ich sehe näher zu. Alle Wetter. Das ist ja Masetto. Das ist ja Zerlina. Die Sache ist einfach diese. Im ersten Akt meines Don Giovanni blieb eine kleine, leichte Nummer unerledigt. Duett und Chor einer ländlichen Hochzeit. Und als ich vor 2 Monaten der Ordnung halber dieses Stück mir vornehmen wollte, da fand ich auf den ersten Wurf das Rechte nicht alsbald. Und auch jetzt hatte der Vogel nur den Kopf erst aus dem Ei. Und auf der Stelle fing ich an, ihn vollends rein herauszuschälen. Mir schwebte lebhaft der Tanz der Zerline vor Augen. Ich hörte die wechselnden Stimmen des Brautpaars, die Dirnen und Burschen im Chor. Und wunderlich spielte zugleich die lachende Landschaft am Golf von Neapel herein. Mittlerweile hatten meine Hände das große Unheil angerichtet. Und während ich noch meinen Einfall zu Papier zu bringen versuchte, lauerte schon die Nemesis an der Hecke und trat jetzt hervor in der Gestalt des entsetzlichen Mannes in galoniertem blauen Rock. Ein Ausbruch des Vesuvio, der die ganze Herrlichkeit Parthenopes mit einem schwarzen Aschenregen urplötzlich verschüttet und zugedeckt hätte. Bei Gott, die Katastrophe wäre mir nicht unerwarteter und schrecklicher gewesen. Satan selbst, Gesicht wie aus Erz. Mein wiederauferstandener Komtur also. Don Giovannis steinerner Gast. Sieht so der Diener aus, dachte ich, nachdem er weggegangen und mich einem Knecht überlassen. Wie mag erst seine Gnaden selbst reinsehen. jedoch die Wahrheit zu gestehen. Ich rechnete schon ziemlich auf den Schutz der Damen. Und das nicht ohne Grund, wenn ich so die Frau Gräfin erblicke, reizende Franziska und die bräutlich errötende Eugenie, in deren schöne Hände ich nun dies im Garten flüchtig hingeworfene Produkt legen möchte. Ein Brautlied aus dem Stegreif, wenn sie es dafür gelten lassen will. Nun, Gemach, noch einen Augenblick Geduld, mein Kind. Der Flügel steht noch offen und die Tafel, da wird mir meine Gemahlin beipflichten, können wir ja getrost aufheben. Erst soll uns unser Maestro sein Werk hören lassen. Bitte, bitte. Giovinette, che fatta l'amore, che fatta l'amore, non lasciate che passi l'età, che passi l'età, che passi l'età. Se nel seno vi pulica il cuore, vi pulica il cuore, il rimedio vedetelo qua. La la la, la la la, che piacer che sarà. La la la, la la la, che piacer che sarà. La la la la, la la la la la. Giovinette, leggeriti testa, leggeriti testa. Non andate girando di là, e qua, e là, e qua, e là. Poco dura, de matti la festa, de matti la festa. Ma per me cominciato non ha, cominciato non ha. La la la, la la la, che piacer che sarà. La la la, la la la, che piacer che sarà. La la la la la, la la la la la. Vieni, vieni, corino, godiamo e cantiamo, balliamo, sogniamo. Vieni, vieni, carino, godiamo, che piacer che sarà. La la la, la la la, che piacer che sarà. Che piacer che sarà. Bravo. Wunderbar. Ich glaube, nicht nur im eigenen Namen, sondern der meisten Zuhörer und sogar vielleicht Eugenien selbst, die Bemerkung machen zu dürfen, dass trotz der gespanntesten und feierlichsten Stille während des bezaubernden Spiels unsere Aufmerksamkeit doch zwischen Auge und Ohr gar sehr geteilt war. In unwillkürlicher Beobachtung des Komponisten, seiner schlichten, beinahe steifen Körperhaltung, seines gutmütigen Gesichts, der rundlichen Bewegung seiner kleinen Hände, war es gewiss auch nicht leicht möglich, den Zudrang tausendfacher Kreuz- und Quergedanken über den Wundermann zu widerstehen. Ach, wir haben es doch die Könige und Kaiser gut, Madame Constanze, wenn es ein Kennerlob zu spitzen gilt, das halt nicht eines jeden Sache ist. Aber Was dürfen Sie sich nicht erlauben und wie bequem ist es zum Beispiel, dicht hinterm Stuhl Ihres Herrn Gemahls beim brillanten Schlussakkord dem bescheidenen klassischen Mann auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Sie sind ein Tausendsasser, lieber Mozart. Ja, es nimmt sich eben alles einzig und außerordentlich in einem solchen Munde aus, während ich ganz in Verzweiflung bin, von gleicher oder anderweitiger geistreicher Münze zufällig keinen Deut in allen meinen Taschen anzutreffen. Kaum ist der ländliche Brautzug eingetroffen, wirft Don Giovanni ein Auge auf die dem Massetto bestimmte Zerlina. Und da ich hier gleich zwei bezaubernde Zerlinen sehe, die ihn in Feuer versetzen könnten, möchte ich doch ein Exempel seiner Verführungskunst geben. La città rembla mano, la mi dirai di sì. Vedi non è lontano. Partiam bel mio da qui, vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cuore, felice ver sarei, ma pur l'armi ancor mai. Bester Mozart, fürchten Sie nicht, Unkraut zwischen zwei zärtliche Herzen zu sehen? Ich will nicht hoffen. Wieso? Eugenie beneidet ihre Freundin und hat auch allen Grund. Aha, Sie haben mir schon meine schwache Seite abgemerkt. Aber was sagt der Bräutigam dazu? Na, ein oder zweimal will ich durch die Finger sehen. Sehr gut. Wir werden die Gelegenheit wahrnehmen. Indessen, fürchten Sie nichts, Herr Baron. Es hat keine Gefahr. Mag auch das Theater ein Gefängnis scheinen, aus dem es keinen drinnen gibt, ehe es nicht zum Ärgsten kommt. So gibt uns das Leben, das nicht nur gespielt ist, doch immer die Freiheit, eine Kutsche zu besteigen und zum rechten Zeitpunkt abzureisen. Apollo möge aber dann zusehen, wie er zu seinem Recht kommt und sich die Flüchtlinge wieder einfängt. Das mag eine Frage der Jahre sein, denn von einem gewissen Alter an schätzt man nur noch Tragödien, über die ein Vorhang fällt. Was die Fortünen aller derer ausmacht, die wie unsereins von der Kunst zu leben gezwungen sind. Was mir nur recht sein soll, wenn es nicht gar zu billig dabei abgeht. Unter solchen und ähnlichen Scherzen stieg Lustigkeit und Mutwillen immer mehr. Die Männer spürten nach und nach den Wein. Es wurden eine Menge Gesundheiten getrunken. Unter anderem wurde von dem alten Fräulein, Franziskas Tante, zu Ehren des Meisters ein Toast ausgebracht, der ihm noch eine ganze lange Reihe unsterbliche Werke verhieß. »A la bonheur, ich bin dabei«, rief Mozart und stieß sein Kelchglas kräftig an, wodurch in raschem Übergange im Handumdrehen der Gipfel geselliger Lust erreicht ward, da die Musik an und für sich nicht weiter in Betracht mehr kommt. Und zwar gab zuerst unser Freund das Signal, indem er vom Klavier aufsprang, auf Franziska zuging und sie, während Max bereitwilligst die Violine ergriff, zu einem Schleifer persuadierte. Der Hauswirt säumte nicht, Madame Mozart aufzufordern. Im Nu waren alle beweglichen Möbel, den Raum zu erweitern, durch geschäftige Diener entfernt. Es musste nach und nach ein jedes an die Tour. Und Fräulein Tante nahm es keineswegs übel, dass der galante Leutnant sie zu einer Menuett abholte, worin sie sich völlig verjüngte. Schließlich, als Mozart mit der Braut den Kehr austanzte, nahm er sein versichertes Recht auf ihren schönen Mund in bester Form dahin. Der Abend war herbeigekommen, die Sonne nah am Untergehen. Es wurde nun erst angenehm im Freien, daher die Gräfin den Damen vorschlug, sich im Garten noch ein wenig zu erholen. Der Graf dagegen lud die Herren auf das Billardzimmer, da Mozart bekanntlich dieses Spiel sehr liebte. So teilte man sich denn in zwei Partien und wir unsererseits folgen den Frauen. Nachdem sie den Hauptweg einige Mal gemächlich auf- und abgegangen, erstiegen sie einen runden, von einem hohen Rebengeländer zur Hälfte umgebenen Hügel, von wo man in das offene Feld, auf das Dorf und die Landstraße sah. Die letzten Strahlen der herbstlichen Sonne funkelten rötlich durch das Weinlaub herein. »Wäre hier nicht vertraulich zu sitzen«, sagte die Gräfin, »wenn Madame Mozart uns etwas von sich und dem Gemahl erzählen wolle?« Sie war ganz gerne bereit, und alle nahmen höchst behaglich auf den im Kreis herbeigerückten Stühlen Platz. Dass sie nicht auf Längeres besetzt blieben, sondern die Reihen sich bald lichteten, da die Rede ohne Umschweife auf den schlimmen Stand kam, welcher eine Hausfrau, sofern sie ihre Aufgabe kannte, unter den gegebenen Umständen wohl haben müsse, begreifen wir leicht. Obgleich selbst jung und lebensfroh, als Tochter eines Musikers, ein ganzes Künstlerblut, von Haus aus übrigens schon an Entbehrung gewöhnt, bestand Konstanze darauf, allen guten Willen bewiesen zu haben, dem Unheil an der Quelle zu steuern, manches Verkehrte abzuschneiden und den Verlust im Großen durch Sparsamkeit im Kleinen zu ersetzen. Sie hatte die Kasse und führte das Hausbuch. Jede Forderung, jede Schuldmahnung und was es Verdrießliches gab, ging ausschließlich an sie. Da stieg ihr wohl mitunter das Wasser an die Kehle, zumal wenn oft zu dieser Bedrängnis, zu Mangel, peinlicher Verlegenheit und Furcht vor offenbarer Unehre, noch gar der Trübsinn ihres Mannes kam, worin er tagelang verharrte, untätig, keinem Trost zugänglich, indem er mit Seufzen und Klagen neben der Frau oder stumm in einem Winkel vor sich hin den einen traurigen Gedanken zu sterben wie eine endlose Schraube verfolgte. Gewann sie ihm einmal mit Ernst und Scherz, mit Bitten und Schmeicheln für heute so viel ab, dass er sich seinen Abendbraten daheim bei der Familie schmecken ließ, um nachher nicht mehr auszugehen. Was war damit erreicht? Er konnte wohl einmal durch ein verweintes Auge seiner Frau, plötzlich betroffen und bewegt, eine schlimme Gewohnheit aufrichtig verwünschen, das Beste versprechen, mehr als sie verlangte. Umsonst. Er fand sich unversehens im alten Fahrgeleise wieder. Man war versucht zu glauben, es habe nichts anderes in seiner Macht gestanden und eine völlig veränderte Ordnung nach unseren Begriffen von dem, was allen Menschen ziemt und frommt, ihm irgendwie gewaltsam aufgedrungen, müsste das wunderbare Wesen geradezu selbst aufgehoben haben. Dennoch, auf einen günstigen Umschwung der Dinge hoffte Constanze insoweit immer noch, als derselbe von außen her möglich war. Durch eine gründliche Verbesserung ihrer ökonomischen Lage, wie solche bei dem wachsenden Ruf ihres Mannes nicht ausbleiben könne. Wenn erst, so meinte sie, der stete Druck wegfiel, der sich auch ihm, bald näher, bald entfernter, von dieser Seite fühlbar machte. Wenn er, anstatt die Hälfte seiner Kraft und Zeit dem bloßen Gelderwerb zu opfern, ungeteilt seiner wahren Bestimmung nachleben dürfe. Wenn endlich der Genuss, nach dem er nicht mehr jagen, den er mit ungleich besserem Gewissen haben würde, ihm noch einmal sowohl an Leib und Seele gedeihe, dann sollte bald sein ganzer Zustand leichter, natürlicher, ruhiger werden. Dass sie gar an einen gelegentlichen Wechsel ihres Wohnortes dachte, da seine unbedingte Vorliebe für Wien, wo nun einmal nach ihrer Überzeugung kein rechter Segen für ihn sei, am Ende doch zu überwinden wäre, sagte sie bereits vor leeren, fluchtartig verlassenen Stühlen, auf denen einzig Eugenie ausharrte. Es muss schon fast 8 Uhr sein. Man könnte nun den Tee einnehmen. Und vor allem dürfen wir nicht vergessen, den Meister an sein schon am Mittag gegebenes Wort zu erinnern, die Gesellschaft näher mit dem Höllenbrand, den er mit sich führt, bekannt zu machen. Ja, gewiss wäre es für uns alle ein dringliches Anliegen. Na, hören wir, was unser Musikus dazu meint. Ich wäre ohne Zögern dazu bereit. Zum Glück liegt alles zwar unter Schloss und Riegel, doch nicht allzu tief im Reisekoffer bereit. Es wird im Nu zur Stelle sein. Ist auch ein Textbuch erwünscht? Mit Rücksicht auf die jungen Mädchen, die unter uns sind, sollten wir darauf besser verzichten. Ach, die Fabel von dem Libertin, dem frevelhaften Freigeist, der den Vater, dessen Tochter er die Ehre zu rauben suchte, so schmählich im Duell erschlug, ist doch wohl hinlänglich bekannt. Und außerdem war mir immer ein Rätsel, warum so viele Dichter und Komponisten dem Missetäter eine solche Fülle von Schandtaten zugestehen, ehe sie in der gerechten Strafe zuführen. Vielleicht, weil der Schrecken auch ein gewisses Vergnügen bereitet. Kind, wo denkst du nur hin? Im Übrigen, für den, der es wünscht, der Tee wäre jetzt zubereitet. Und schon brennen die Lichter am Fortepiano. Maestro, es stünde Ihnen nichts mehr im Wege. Von 19 fertig ausgearbeiteten Nummern wird dieser Abend vermutlich nicht einmal für die Hälfte ausreichen. Ich kann sie Ihnen auch nur in einem freien Auszug geben. Bloß auf dem Klavier und stellenweise da reinsingend, wie es gerade kommt und sich schickt. Weshalb ich um Pardon bitten und an Ihre Fantasie appellieren muss. Lassen Sie uns, da sie gerade aufgeschlagen ist, mit der letzten beginnen. Einem Sextett. Più che cerco, men ritrovo questa porta sciagurata. piano. L'ho trovata, l'ho trovata. Ecco il tempo di fuggir. Ecco il tempo di fuggir. Ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir. Wir wünschten wohl, unsere Zuhörer streifte hier zum wenigsten etwas von jener eigentümlichen Empfindung an, womit oft schon ein einzeln abgerissener, aus einem Fenster beim Vorübergehen an unser Ohr getragener Akkord, der nur von dort her kommen kann, uns wie elektrisch trifft und wie gebannt festhält. Etwas von jener süßen Bangigkeit, wenn wir in dem Theater, solange das Orchester stimmt, dem Vorhang gegenüber sitzen. Oder ist es nicht so, wenn auf der Schwelle jedes erhabenen tragischen Kunstwerks, es heiße Macbeth, Ödipus oder wie sonst, ein Schauer der ewigen Schönheit schwebt? Wo träfe dies in höherem, auch nur in gleichem Maße zu, als eben hier? Der Mensch verlangt und scheut zugleich, aus seinem gewöhnlichen Selbst vertrieben zu werden. Er fühlt, das Unendliche wird ihn berühren, das seine Brust zusammenzieht, indem es sie ausdehnen und den Geist gewaltsam an sich reißen will. Die Ehrfurcht vor der vollendeten Kunst tritt hinzu. Der Gedanke, ein göttliches Wunder genießen, es als ein Verwandtes in sich aufnehmen zu dürfen, zu können, führt eine Art von Rührung, ja von Stolz mit sich, vielleicht den glücklichsten und reinsten, dessen wir fähig sind. Genau genommen waren dem Geist, der Einsicht, dem Geschmacke nach, Eugenie und ihr Verlobter die einzigen Zuhörer, wie der Meister sie sich wünschen musste, und jene war es sicher ungleich mehr als dieser. Sie saßen beide tief im Grunde des Zimmers, das Fräulein regungslos wie eine Bildsäule und in die Sache aufgelöst auf einen solchen Grad, dass sie auch in den kurzen Zwischenräumen, wo sich die Teilnahme der übrigen bescheiden äußerte oder die innere Bewegung sich unwillkürlich mit einem Ausruf der Bewunderung Luft machte, die von dem Bräutigam an sie gerichteten Worte immer nur ungenügend zu erwidern vermochte. Verehrter Meister, wer dergleichen zum ersten Mal zu hören bekommt, was in Zukunft allen von Jugend auf völlig zu eigen geworden sein wird, nicht einen ungleich verschiedenen Stand verglichen mit jenen, bei denen schon eine gewisse Vertrautheit damit vorausgesetzt werden kann? Ohne Zweifel, mein Freund, ganz ohne Zweifel, aber worauf wollen Sie denn hinaus? Ich frage mich, wer da im Vorteil sein mag. Denn selbst wenn uns das beneidenswerte Glück der persönlichen Vermittlung durch den Urheber zuteil geworden ist, worin könnte es uns hilfreicher sein als die Macht der Gewöhnung, da eine reine und vollkommene Auffassung eigentlich niemand möglich ist, auch in mehr als einem Betracht, selbst dann nicht, wenn das Ganze unverkürzt und in idealer Wiedergabe möglich sein können sollte. Sie sagen da etwas, das für mich von großem Interesse und Wohlgefallen ist. Denn just hier sind auch die Grenzen, an die der Komponist in eigener Person stößt. Ich hingegen frage mich auf viel bescheidenere Weise, was noch als Schluss der Oper folgen soll. Gewisse Teile des Finale möchten noch eine Riesenaufgabe sein. Und da die Aufführung, wie man hört, auf den Anfang November anberaumt ist, erscheint's mir doch Grund zu allerlei Befürchtungen. obwohl ich den Meister in seiner gewohnten Zurückhaltung lächeln sehe. Er hat noch was im Petto, womit er geheim tut. Auch vor mir. Du fällst aus deiner Rolle, Schatz, dass du das jetzt zur Sprache bringst. Oh, wenn ich nun Lust bekäme, von Neuem anzufangen. Und in der Tat, das juckt mich schon. Leporello, Wein, Sillerie, 3 Flaschen. Ich doch. Damit ist es vorbei. Mein Junker hat sein letztes im Glas. Wohl bekomm's ihm und jedem das Seine. Mein Gott, was habe ich da gemacht? Gleich ist es 11 und morgen früh soll's fort. Wie wird das gehen? Es geht halt gar nicht, Beste. Nur schlechterdings gar nicht. Manchmal kann sich doch ein Ding sonderbar fügen. Was wird denn mein Stanzl sagen, wenn sie erfährt, dass eben das Stück Arbeit, was sie nun hören soll, um eben diese Stunde in der Nacht, und zwar gleichfalls vor einer angesetzten Reise zur Welt geboren ist? Wäre es möglich? Wann? Gewiss vor 3 Wochen, wie du nach Eisenstadt wolltest, um dich beim Fürsten Esterhase für das Geldgeschenk zu bedanken. Wie ist dir der Hein empfohlen? Getroffen. Und das begab sich so. Ich kam nach 10, du schliefest schon fest von Richters Essen heim und wollte versprochenermaßen auch bälder zu Bett, um morgen bei Zeiten heraus und in den Wagen zu steigen. Inzwischen hatte Veit wie gewöhnlich die Lichter auf dem Schreibtisch angezündet. Ich zog mechanisch den Schlafrock an und fiel mir ein, geschwind mein letztes Pensum noch einmal anzusehen. Allein um Missgeschick. Verwünschte ganz unzeitige Geschäftigkeit der Weiber, du hattest aufgeräumt, die Noten eingepackt. Die mussten nämlich mit. Der Fürst verlangte eine Probe von dem Opus. Ich suchte, brummte, schalt, umsonst. Darüber fällt mein Blick auf ein versiegeltes Kuvert vom Abate da Ponte, den gräulichen Haken nach auf der Adresse. Ja, wahrlich. Und schickt mir den ungearbeiteten Rest seines Textes, den ich vor Monatsfrist noch nicht zu sehen hoffte. Sogleich sitze ich begierig hin und lese und bin entzückt, wie gut der Kauz verstand, was ich wollte. Es war alles weit simpler, gedrängter und reicher zugleich. Sowohl die Kirchhofszene wie das Final bis zum Untergang des Helden hat in jedem Betracht gewonnen. Du sollst mir aber, dachte ich, vortrefflicher Poet, Himmel und Hölle nicht unbedankt zum zweiten Mal beschworen haben. Nun ist es sonst meine Gewohnheit, nicht in der Komposition etwas vorauszunehmen, wenn es noch so lockend wäre. Das bleibt eine Unart, die sich sehr übel bestrafen kann. Doch gibt es Ausnahmen. Und kurz, der Auftritt bei der Reiterstatue des Gouverneurs. Die Drohung, die vom Grab des Erschlagenen her urplötzlich das Gelächter des Nachtschwärmers haarsträubend unterbricht, war mir bereits in die Krone gefahren. Ich griff einen Akkord und fühlte, ich hatte an der rechten Pforte geklopft. Dahinter schon die ganze Legion von Schrecken beieinander liege, die im Finale loszulassen sind. So kam fürs Erste ein Adagio heraus. D-Moll. 4 Takte nur. Darauf ein zweiter Satz mit 5. Es wird, bilde ich mir ein, auf dem Theater etwas Ungewöhnliches geben, wo die stärksten Blasinstrumente die Stimme begleiten. Einstweilen hören sie's, so gut es sich hier machen lässt. Jedoch ist es gestattet, zuvor die Kerzen der beiden Leuchter zu löschen? Endet vor der Morgenröte, erklang jener furchtbare Choral durch die Totenstille des Zimmers. Wie von entlegenen Sternenkreisen fallen die Töne aus silbernen Posaunen, eiskalt, Mark und Seele durchschneidend, herunter durch die blaue Nacht. Kivala! Wer ist hier? Antwort, hört man Don Giovanni fragen. Da hebt es wieder an, eintönig wie zuvor, und gebietet dem ruchlosen Jüngling, die Toten in Ruhe zu lassen. Nachdem diese dröhnenden Klänge bis auf die letzte Schwingung in der Luft verhallt waren, fuhr Mozart fort. Jetzt gab es für mich begreiflicherweise kein Aufhören mehr. Wenn erst das Eis einmal an einer Uferstelle bricht, gleich kracht der ganze See und klingt bis an den entferntesten Winkel hinunter. Ich ergriff unwillkürlich denselben Faden, weiter unten, bei Don Giovannis Nachtmahl wieder, wo Donna Elvira sich eben entfernt hat und das Gespenst der Einladung gemäß erscheint. Hören Sie an. C'ha mai creduto, ma farò quel che potrò. Le porello un'altra cena, so che subito si porti. A padron siamo tutti morti. Vanne dica, Es folgte nun der ganze lange, entsetzensvolle Dialog, durch welchen auch der Nüchternste bis an die Grenze menschlichen Vorstellens, ja, über sie hinaus gerissen wird, wo wir das Übersinnliche schauen und hören und innerhalb der eigenen Brust von einem Äußersten zum anderen willenlos uns hin und her geschleudert fühlen. Schon entfremdet, bequemt sich das unsterbliche Organ des Abgeschiedenen, noch einmal zu reden. Nach der ersten fürchterlichen Begrüßung, als der Halbverklärte die ihm gebotene irdische Nahrung verschmäht. Wie seltsam, schauerlich wandelt seine Stimme auf den Sprossen einer luftgewebten Leiter unregelmäßig auf und nieder. Er fordert schleunigen Entschluss zur Buße. Kurz ist im Geist die Zeit gemessen. Weit, weit, weit ist der Weg. Und wenn nun Don Giovanni im ungeheuren Eigenwillen, den ewigen Ordnungen trotzend, unter dem wachsenden Andrang der höllischen Mächte ratlos ringt, sich sträubt und windet und endlich untergeht, noch mit dem vollen Ausdruck der Erhabenheit in jeder Gebärde. Es ist ein Gefühl, ähnlich dem, womit man das prächtige Schauspiel einer unbändigen Naturkraft, den Brand eines herrlichen Schiffes, anstaunt. Wir nehmen wider Willen gleichsam Partei für diese blinde Größe und teilen knirschend ihren Schmerz im reißenden Verlauf ihrer Selbstvernichtung. Da wir nicht alle zu Salzsäulen erstarrt sein können, glaube ich, wir sollten uns regen, wie Menschen sich eben regen. Wir sind am Ziele. Geben Sie uns, ich bitte Sie, einen Begriff, wie Ihnen war, da Sie in jener Nacht die Feder weglegten. Nun ja. Mir schwankte wohl zuletzt der Kopf. Ich hatte dieses verzweifelte Dipartimento bis zu dem Chor der Geister in einer Hitze fort beim offenen Fenster zu Ende geschrieben und stand nach einer kurzen Rast vom Stuhl auf, im Begriff, nach deinem Kabinett zu gehen, damit wir ein bisschen plaudern und sich mein Blut ausgleiche. Da machte ein überquerer Gedanke mich mitten im Zimmer stille stehen. Ich sagte zu mir selbst, wenn du noch diese Nacht wegstürbest und müsstest deine Partitur an diesem Punkt verlassen, ob's dir auch Ruhe im Grabe ließ? Mein Auge hing am Docht des Lichts in meiner Hand, auf den Bergen von abgetropftem Wachs. Ein Schmerz bei dieser Vorstellung durchzuckte mich einen Moment, und dann dachte ich weiter. Wenn denn hernach über kurz oder lang ein anderer, vielleicht sogar ein Welscher, die Oper zu vollenden bekäme, und fände von der Introduktion bis Nummer 19 mit Ausnahme einer Pièce alles sauber beisammen. Lauter gesunde, reife Früchte ins hohe Gras geschüttelt, dass er sie nur auflesen dürfte. Ihm graute aber dann doch ein wenig hier vor der Mitte des Finals und er fände alsdann unverhofft den tüchtigen Felsbrocken da soweit schon beiseite gebracht. Er möchte drum nicht übel in das Fäustchen lachen. Vielleicht wäre er versucht, mich um die Ehre zu betrügen. Er sollte aber wohl die Finger dran verbrennen, da wäre noch immerhin ein Häuflein guter Freunde, die meinen Stempel kennen und mir, was mein ist, redlich sichern würden. Nun ging ich, dankte Gott mit einem vollen Blick hinauf und dankte, liebes Weibchen, deinem Genius, der dir so lange seine beiden Hände sanft über die Stirn gehalten, dass du fortschliefst wie eine Ratze und mich kein einziges Mal anrufen konntest. Wenn ich dann aber endlich kam und du mich um die Uhr befrugst, log ich dich frisch weg ein paar Stunden jünger als du warst, denn es ging stark auf 4. Und nun wirst du begreifen, warum du mich um 6 nicht aus den Federn brachtest, der Kutscher wieder heimgeschickt und auf den anderen Tag bestellt werden musste. Natürlich. Nur bilde sich der schlaue Mann nicht ein, man sei so dumm gewesen, nichts zu merken. Deswegen brauchtest du mir deinen schönen Vorsprung für wahr nicht zu verheimlichen. Auch war es nicht deshalb. Weiß schon. Du wolltest deinen Schatz vorerst noch unbeschrien haben. Ja, mich freut nur, dass wir morgen nicht nötig haben, ein edles Wiener Kutscherherz zu kränken, wenn Herr Mozart partout nicht aufstehen kann. Na, die Ordre Hans spann wieder aus, tut jederzeit sehr weh. So bleiben Sie doch. Ja, bleiben Sie. Wie lange ist Ihre Zeit nur erlaubt? Ja, aber gerade die fordert strikt unsere pünktliche Abreise. Gibt es triftigere Gründe dafür als die bekannten Prager Verpflichtungen? Doch könnte man sich gerne dahin vergleichen, dass nicht zu zeitig aufgebrochen und noch vergnügt zusammen gefrühstückt werden soll. Recht so. Das ist ein Wort. Lasst uns guten Gewissens den Abend noch ein wenig feiern. Suchen Sie jemand Bestimmtes, Herr Mozart? Augenscheinlich hat sich die Braut bereits zurückgezogen. Und stattdessen könnten Sie nicht mit mir Vorlieb nehmen? Oh, es war nur eine Frage, Franziska, die ich natürlich ebenso gut an Sie richten kann. Ich höre, verehrter Meister. Was denken Sie nun im Ganzen von unserem Don Giovanni? Was können Sie ihm Gutes prophezeien? Ich will im Namen meiner Base so gut antworten, als ich kann. Meine einfältige Meinung ist, dass, wenn Don Giovanni nicht aller Welt den Kopf verrückt, so schlägt der liebe Gott den Musikkasten gar zu. Auf unbestimmte Zeit heißt das. Und gibt der Menschheit zu verstehen... Und gibt der Menschheit den Dudelsack in die Hand und verstocket die Herzen der Leute, dass sie anbeten, Balim. Hier hätte Mozart eigentlich auflachen sollen und sagen, was wohl alle Welt dachte, behüt uns Gott, je nun im Lauf der nächsten 60, 70 Jahre, nachdem ich lang fort bin, wird mancher falsche Prophet aufstehen. Aber dazu sollte es nicht kommen. Denn der Zufall wollte es, dass gerade in diesem Augenblick Eugenie mit dem Baron und Max herbeitrat, die Unterhaltung sich unversehens auf ein neues hob und nochmals ernsthaft und bedeutend ward, so dass der Komponist, ehe die Gesellschaft auseinanderging, sich noch gar mancher schönen, bezeichnenden Äußerung erfreute, die seiner Hoffnung schmeichelte. Erst lange nach Mitternacht trennte man sich. Keines empfand bis jetzt, wie sehr es der Ruhe bedurfte. Thank you. Schlag 10. Und ein Wetterchen, das dem gestrigen in nichts nachsteht. Unsere Wiener Gäste mögen sich in den Schlosshof bequemen, wo sie ein hübsches Reisegefährt bereits mit allen ihren Effekten bepackt finden werden, wie ich hoffe, zu ihrer vollen Zufriedenheit. Nun, Mozart, wie gefällt Ihnen der Wagen? Sehr gut. Er scheint äußerst bequem. Wohlan. So machen Sie mir das Vergnügen und behalten Sie ihn zu meinem Andenken. Wie? Ist das ernst? Ja, was wäre es sonst? Ja, heiliger Sixtus und Calixtus, Konstanze! Du, der Wagen soll mein sein. Du fährst zukünftig in deinem eigenen Wagen. Darf ich Sie umarmen, Herr Graf? Nur zu. Ich tüt's mich so vornehm und so reich wie der Ritter Gluck. Was werden die in Wien für Augen machen? Ich hoffe, ihr Fuhrwerk wiederzusehen bei der Rückkehr von Prag, mit Kränzen um und um behangen. Leben Sie alle wohl und seien's herzlich bedankt. Kutscher, fahr los. Bring unsere Freunde bis nach Wittingau, wo Postpferde genommen werden sollen. Gute, vortreffliche Menschen durch ihre Gegenwart vorübergehend unser Haus belebt, so lässt ihr Abschied immer eine unbehagliche Stockung, zumindest für den Rest des Tages, bei uns zurück, wofern wir wieder ganz nur auf uns selber angewiesen sind. Eugenie vor allem, von welcher vorzugsweise hier die Rede ist, weil sie das unschätzbare Erlebnis tiefer als alle ergriff, ihr, sollte man denken, konnte nichts fehlen, nichts genommen oder getrübt sein. Ihr reines Glück in dem wahrhaft geliebten Mann musste alles andere verschlingen. Vielmehr das Edelste und Schönste, wovon ihr Herz bewegt sein konnte, musste sich notwendig mit jener seligen Fülle in eines verschmelzen. Allein am Abend schon, bei den Erzählungen der Frau, war sie von leiser Furcht für ihn, an dessen liebenswertem Abbild sie sich ergötzte, geheim beschlichen worden. Diese Ahnung wirkte nachher die ganze Zeit, als Mozart spielte, hinter allem unsäglichen Reiz, durch alle das geheimnisvolle Grauen der Musik hindurch, im Grund ihres Bewusstseins fort. Es ward ihr so gewiss, so ganz gewiss, dass dieser Mann sich schnell und unaufhaltsam in seiner eigenen Glut verzehrte, dass er nur eine flüchtige Erscheinung auf der Erde sein könne, weil sie den Überfluss, den er verströmen würde, in Wahrheit nicht ertrüge. Am nächsten Tage verschwieg sich Eugenie ihre Befürchtungen nicht. Keins in ihrem Umkreis, weder die drei Damen noch ihr Oheim, wollte jedoch dieselben im Mindesten teilen, wiewohl der Baron sie vollkommen begriff. Es fehlte nicht viel, so glaubte sie wirklich zu schwarz gesehen zu haben, als sie ihre Familie im Garten verließ und gedankenverloren ins Haus zurückkehrte. Einige Augenblicke später, als sie durchs große Zimmer oben ging, das eben gereinigt und wieder in Ordnung gebracht worden war und dessen vorgezogene, gründamastene Fenstergardinen nur ein sanftes Dämmerlicht zuließen, stand sie wehmütig vor dem Klaviere still. Durchaus war es ihr wie ein Traum, zu denken, wer noch vor wenigen Stunden davor gesessen habe. Lang blickte sie gedankenvoll die Tasten an, die er zuletzt berührt. Dann drückte sie leise den Deckel zu und zog den Schlüssel ab, in eifersüchtiger Sorge, dass so bald keine andere Hand wieder öffnete. Im Weggehen stellte sie beiläufig einige Liederhefte an ihren Ort zurück. Es fiel ein älteres Blatt heraus. Die Abschrift eines böhmischen Volksliedchens, das Franziska früher, auch wohl sie selbst, manchmal gesungen. Sie nahm es auf, nicht ohne darüber betreten zu sein. In einer Stimmung wie die ihrige wird der natürlichste Zufall leicht zum Orakel. Wie sie es aber auch verstehen wollte, der Inhalt war derart, dass ihr, indem sie die einfachen Verse wieder durchlas, heiße Tränen entfielen. Ein Tännlein grünet wo, wer weiß, im Walde. Ein Rosenstrauch, wer sagt, in welchem Garten. Sie sind erlesen schon. Denk es, o Seele, auf deinem Grab zu wurzeln und zu wachsen. Zwei zwei schwarze Rösslein weiden auf der Wiese. Sie kehren heim zur Stadt in muntern Sprüngen. Sie werden schrittweis gehen mit deiner Leiche. Vielleicht noch eh an ihren Hufen das Eisen los wird, das ich blitzen sehe. Mozart auf der Reise nach Prag. Hörspiel nach der gleichnamigen Novelle von Eduard Mörike. Die Personen und ihre Sprecher: Der Autor Martin Schwab, Mozart Matthias Carla Polagnoli, Konstanze Pia Podgornik, Eugenie Eva Maria Salcher, Max Andreas Schlager, die Gräfin Bibiana Zeller, der Graf Erich Auer, Franziska Ursula Scheidle, Baron Georg Mitterstieler, Gärtner Ernst Konarek. Sopran Martina Langenbucher, Violine Georg Ziegler, Klavier Joachim Bilek. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß und Birgit Schilling, Regieassistenz Judith Lorenz, Hörspielfassung, Musikcollagen und Regie Heinz von Krame. Produktion Südwestrundfunk 2004.